Glaubst du an Gott? Es gibt viele Menschen in unserem Land, die diese Frage mit einem klaren Ja beantworten würden. Aber was bedeutet es eigentlich, an Gott zu glauben? Und wodurch wird dieser Glaube sichtbar? Wer ist dieser Gott, an den du glaubst? Und bedeutet Glauben in diesem Fall lediglich, dass du an die Existenz Gottes glaubst? Oder geht dein Glaube darüber hinaus? Jakobus macht deutlich, dass der reine Glaube von Informationen über Gott noch lange kein Zeichen für rettenden Glauben ist, wenn er an seine Zuhörer gewandt Folgendes sagt: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Und auch die Adressaten von Johannes haben sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt, ob sie solch einen rettenden Glauben an Gott besitzen. Der Grund hierfür waren Menschen, die einst Teil der Gemeinden gewesen waren und zum Ausdruck gebracht hatten, dass sie an Gott glauben. Dann haben sie aber wichtige christliche Glaubensgrundsätze über Bord geworfen und die Gemeinden verlassen. Diese falschen Lehrer beanspruchten für sich, besondere Erkenntnis über Gott zu besitzen, und sie haben den Eindruck vermittelt, dass nur sie wirklich über rettenden Glauben verfügen. Und es ist inmitten dieser Verwirrung und Irritation, dass Johannes diesen Brief an die Gemeinden geschrieben hat, um ihnen Gewissheit des Glaubens zu schenken und deutlich zu machen, was rettenden Glauben ausmacht und was ihn von dem Irrglauben der falschen Lehrer unterscheidet. Was Johannes in unserem Text heute deutlich macht, ist, dass rettender Glaube Jesus erfordert und Zuversicht schenkt. Rettender Glaube, so Johannes, erfordert Jesus und schenkt Zuversicht. Dass rettender Glaube Jesus erfordert, sehen wir ab Vers 4b. In den Versen davor, als kleine Erinnerung und für die, die nicht da waren, hat Johannes davon gesprochen, dass sich unsere Liebe zu Gott dadurch beweist, dass wir seine Gebote halten. Er hat gesagt, dass das Halten von Gottes Geboten nicht schwer ist, weil jeder, der aus Gott geboren ist, über die Welt siegt. Und bezogen auf diesen Sieg sagt Johannes jetzt ab der zweiten Hälfte von Vers 4b Folgendes. Er sagt, diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der rettende Glaube, von dem Johannes hier spricht, macht sich an der Person und an dem vollbrachten Werk von Jesus fest. Er sagt, dass nur derjenige, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, die Welt überwunden hat. Rettender Glaube glaubt nicht nur ganz allgemein, dass es einen Gott gibt, sondern er ist davon überzeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es gab damals wie heute Menschen, die bestreiten, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Dazu gehörten zum einen die falschen Propheten damals, die Zuhörer von Johannes verwirrt hatten. Darüber hinaus gehören dazu aber auch heute wie damals die Juden und zum anderen auch Sekten wie die Zeugen Jehova. Wenn du an Jesus glaubst, aber bestreitest, dass Gott nicht nur völlig Mensch, sondern auch gleichzeitig völlig Gottes Sohn ist, dann ist dein Glaube am Ende nutzlos, weil er dich gar nicht retten kann. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn ist, dann hat er niemals am Kreuz stellvertretend für dich und mich Gottes Zorn und Strafe auf sich nehmen können. Und dann sind wir alle noch heute verloren. Johannes führt das weiter aus ab Vers 6, wenn er Folgendes sagt. Er, und damit meint er Jesus, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Johannes gebraucht hier Sprache, die wir aus dem Gerichtssaal kennen, wenn er von Zeugen und von Zeugnissen spricht, die die Wahrheit bestätigen. Wir alle wissen, dass Augenzeugen nicht immer verlässlich sind und dass es auch falsche Zeugen gibt, die die Unwahrheit bezeugen. Und deshalb hat Gott schon im Alten Testament im Gesetz die Vorgabe gemacht, dass niemand ohne zwei oder drei Zeugen angeklagt werden soll. Und was im Rechtswesen auf negative Art und Weise für die Anklage gilt, das gilt hier im positiven Sinne, wenn es darum geht festzustellen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Johannes verlangt nicht von seinen Zuhörern, dass sie sich nur auf seine eigene Aussage stützen, sondern er liefert ihnen und uns rationale Argumente, weshalb wir davon überzeugt sein können, dass Jesus wirklich in der Tat Gottes Sohn ist. Johannes gibt uns nicht nur zwei, sondern drei Zeugen, die an ihrer Verlässlichkeit nicht zu übertreffen sind. Diese drei sind das Wasser, das Blut und der Geist. Das Wasser, das Blut und der Geist. Von diesen drei Zeugen ist wohl das Wasser der Zeuge, der am meisten Fragen mit sich bringt. Die meisten Theologen gehen davon aus, dass Johannes hier entweder auf Jesu Taufe oder auf seinen taufenden Dienst zu sprechen kommt. Jesu Taufe war in vieler Hinsicht der Auftakt und Beginn seines Dienstes, bei der sich Gott der Vater öffentlich zu seinem Sohn bekannt hat mit den Worten: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und es ist nicht nur Gott der Vater, sondern auch Gott, der Heilige Geist, der sich bei diesem Ereignis zu Jesus bekannt hat, indem er in der Form einer Taube auf Jesus herabgekommen ist. Wenn mir das Wasser aber nicht nur auf Jesu Taufe, sondern auch auf seinen taufenden Dienst beziehen, dann können wir sagen, dass es Jesus dreijähriger Dienst auf Erden ist, der klar bezeugt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Jesus hat mit seinen Worten und mit seinen Taten klar bezeugt, dass er Gottes Sohn ist. Und er wurde deswegen von den Juden so sehr gehasst und verfolgt. Aber das Wasser ist nur einer von drei Zeugen. Neben dem Wasser ist es auch das Blut, das Jesu Gottheit bezeugt. Und dieses Bild ist wohl für die meisten von uns leichter nachzuvollziehen. Das Blut steht zweifelsohne für Jesu Blut, das er am Kreuz für sein Volk vergossen hat, zur Vergebung der Sünde und Schuld. Das Blut symbolisiert Jesu Tod am Kreuz, der völlig sinnlos und nutzlos gewesen wäre, wenn Jesus nur Mensch und nicht gleichzeitig auch völlig Gott gewesen wäre. Dann wäre er nämlich ein Sünder gewesen, wie wir alle, der nicht mal seine eigene Schuld hätte sühnen können. Jesu Blut ist deshalb der beste Beweis und Zeuge, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil Gott der Vater seinen Sohn zur Bestätigung und Rechtfertigung von den Toten auferweckt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Ereignis ist das, was wir als Christen als Evangelium bezeichnet, was nichts weiter heißt als gute Nachricht. Und diese gute Nachricht von Jesus Christus, von seinem sündlosen Leben, von seinem stellvertretenden Leiden, Sterben und Auferstehen, das jedem von uns für immer zugute kommt, der von seinen eigenen Wegen umkehrt und ihm vertraut und glaubt. Und wenn das bislang noch nicht der Fall ist in deinem Leben, dann ruft Jesus dich heute Morgen dazu, genau das zu tun, von deinen eigenen Wegen umzukehren und darauf zu vertrauen, dass er als der Sohn Gottes stellvertretend für dich am Kreuz bezahlt hat, für alle deine Schuld und Sünde. Und was ist der Grund, weshalb Jesus dies getan hat? Es ist deine atemberaubende und unerforschliche Liebe zu dir und zu mir, die unser Denken übersteigt. Aber es sind nicht nur das Wasser und das Blut, die bezeugen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, sondern es gibt noch einen dritten Zeugen. Und dieser dritte Zeuge ist Gott selbst in der Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist derjenige, der letztlich die innere Überzeugungsarbeit leistet und uns den Glauben und die Gewissheit schenkt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Der Heilige Geist, der bei Jesu Taufe in der Form einer Taube auf Jesus herabkam und für alle sichtbar machte, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, ist der gleiche Heilige Geist, der uns heute von Sünde überführt und der uns den unendlichen Schatz von Jesu Blut erschließt. Der Geist ist derjenige, der in jedem wahren Christen lebt und regiert und der uns die innere Überzeugung und Gewissheit schenkt, dass Jesus nicht nur völlig Mensch, sondern auch Gottes Sohn ist. Johannes macht jetzt in Vers 9 bewusst, dass dieses Zeugnis viel glaubwürdiger und effektiver ist als selbst das allerbeste Zeugnis eines Menschen, weil dieses dreifache Zeugnis, von dem wir gerade gesprochen haben, letztlich Gottes Zeugnis ist. Er sagt, wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrem Zeugnis Glauben. Aber das Zeugnis Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Mit anderen Worten hat selbst das Zeugnis von Obama, Merkel und Putin zusammengenommen viel weniger Gewicht als Gottes Zeugnis. Johannes gibt uns nicht nur drei verlässliche Zeugen, denen wir vertrauen können, er gibt uns das Zeugnis des lebendigen Gottes selbst. Es gibt keinen überzeugenderen Beweis und kein vertrauenswürdigeres Zeugnis als dieses. Johannes stellt jetzt in Vers 10 klar, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder wir glauben an Jesus als den Sohn Gottes oder wir tun es nicht. Er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der weiß in seinem Innersten, dass Gottes Zeugnis wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, der macht ihn damit zum Lügner. Er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott für seinen Sohn abgelegt hat. Wenn wir fest darauf vertrauen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann schenkt uns der Heilige Geist die innere Gewissheit, dass Gottes Zeugnis über Jesus der Wahrheit entspricht. Wenn wir jedoch Gottes Zeugnis über seinen Sohn in Frage stellen und nicht glauben, dann, sagt Johannes, machen wir Gott selbst zum Lügner, weil wir sein eigenes Zeugnis bezweifeln. Johannes beschreibt dieses Zeugnis näher in Vers 11, wenn er Folgendes sagt: Dieses Zeugnis besteht darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm ist, dem Sohn Gottes, wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Johannes stellt in diesen beiden Versen klar, dass Gottes Zeugnis ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben hat. Die Tatsache, dass Gott sich unmissverständlich zu Jesus als seinem Sohn gestellt hat, zeigt sich darin, dass Gott uns in Jesus das ewige Leben geschenkt hat. Johannes stellt jetzt aber klar, dass dieses ewige Leben nur denen zugute kommt, die auch mit dem Sohn verbunden sind. Verbunden durch Glauben. Derjenige, der nicht mit dem Sohn verbunden ist, ist auch nicht ein Empfänger dieses ewigen Lebens. Und wenn Johannes von ewigem Leben spricht, dann ist es auffällig, dass er nicht darüber spricht, als wäre es etwas, was wir irgendwann mal in der Zukunft bekommen. Er sagt, es ist etwas, was wir jetzt schon haben, im Hier und Jetzt. Ist das etwas, was du glaubst heute Morgen? Glaubst du, dass du heute im Hier und Jetzt schon dieses ewige Leben hast? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat die Ewigkeit für dich in gewisser Hinsicht schon längst begonnen. Dann besitzt du jetzt schon ewiges Leben und nichts, aber auch gar nichts kann dir dieses ewige Leben rauben, weil du mit dem Sohn verbunden bist und weil dich niemand aus den Händen des Vaters reißen kann. Rettender Glaube erfordert, dass du mit Jesus als dem Sohn Gottes verbunden bist. Aber rettender Glaube erfordert nicht nur Jesus, sondern schenkt uns zweitens auch Zuversicht. Rettender Glaube schenkt Zuversicht. Wir sehen diese Zuversicht, von der Johannes spricht, ab Vers 13. Johannes sagt hier Folgendes. Er sagt, ich habe euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Johannes macht zu Beginn dieses Abschnitts deutlich, was der eigentliche Beweggrund für sein Schreiben war. Wenn er deutlich macht und ihnen sagt, dass er ihnen geschrieben hat, damit sie Gewissheit darüber haben, dass sie ewiges Leben haben. Es ist interessant, wenn wir ans Ende des Johannesevangeliums schauen. Da hat sich Johannes auf sehr ähnliche Art und Weise ausgedrückt. Dort hat er Folgendes gesagt, was hier berichtet ist, bezogen nicht auf den Johannesbrief, sondern das Johannesevangelium. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Ich kann mich an eine Zeit in meinen jungen Teenagerjahren erinnern, in der ich geistlich sehr gelitten habe, weil ich ernsthaft bezweifelt habe, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin. Ich hatte keine Gewissheit über mein Heil und meine Rettung und ich habe fast ausschließlich auf meine eigene Sünde, auf mein Versagen und nicht auf Jesus geschaut. Es war in vieler Hinsicht eine schreckliche Zeit der Ungewissheit und ich weiß, dass meine Erfahrung damals kein isolierter Einzelfall ist. Ich weiß, dass viele Christen mit Sorgen und Zweifeln geplagt sind. Genauso wie die Christen damals, denen Johannes diesen Brief geschrieben hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und wenn du von Sorgen und Zweifeln geplagt bist und nicht weißt, ob du ewiges Leben hast, dann gibt es keine größere Ermutigung für dich, als zu wissen, dass Gott bereit ist, jedem seiner Kinder Gewissheit des Glaubens zu schenken. Gott sitzt nicht im Himmel auf seinem Thron und freut sich darüber, wenn seine Kinder ihr Heil in Frage stellen. Solch eine sadistische Freude verspürt nur Satan. Im Gegensatz zu anderen Religionen, wie zum Beispiel dem Islam, gefällt es dem einzig wahren Gott, seinen Kindern inneren Frieden und Gewissheit ihres Heils zu schenken. Nicht alle Kinder genießen diese Gewissheit, aber Gott streckt sie jedem entgegen, der sie von Herzen sucht und der Gott beim Wort nimmt. Gottes Wort ist voller Verheißung und Versprechen, die genau dazu gedacht sind, dem Christen Gewissheit und Zuversicht zu schenken. Und viele dieser Zusagen kennt ihr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet. Das sind nur zwei von vielen dieser Zusagen. Die Zuversicht, von der Johannes in unserem Text hier spricht, äußert sich aber nicht nur in Bezug auf unsere Rettung, sondern auch gerade im Gebet. Wir sehen das ab Vers 14. Johannes schreibt, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, dann erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Johannes macht in diesen Versen deutlich, dass unser Glaube an Jesus eine riesige Motivation zum Gebet ist. Weil wir aufgrund unseres Glaubens die Zuversicht und Gewissheit haben können, dass Gott uns erhört. Johannes geht sogar noch weiter, wenn er davon spricht, dass wir sicher sein können, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn sie seinem Willen entsprechen. Und ihr, liebe Gemeinde, seid der beste Beweis dafür, dass das der Wahrheit entspricht. Ich habe im vergangenen Jahr mit so vielen von euch gesprochen, die mir deutlich gemacht haben, im Großen wie im Kleinen, wie Gott ihre Gebete erhört hat. Und deswegen ist es auch so eine große Ermutigung, wenn wir gemeinsam zum Gebet zusammenkommen, in der Bibelstunde, im Hauskreis oder auch wieder heute Abend nebenan, weil wir erleben und erfahren, wie Gott Gebet erhört. Es ist eine Sache, wenn wir abstrakt und theoretisch von Gebetserhörung sprechen, aber es ist was völlig anderes, wenn wir es praktisch und konkret machen. Und wenn wir persönlich miterleben, wie Gott unser Gebet erhört. Und genau das tut auch Johannes jetzt in Vers 16. Er macht es praktisch und konkret. Er sagt Folgendes: Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, dann soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie Sünde begangen haben, die nicht zum Tode führt. Es gibt allerdings auch Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Es ist auffällig und beachtlich, dass Johannes an dieser Stelle ausgerechnet über Sünde und Umkehr zu sprechen kommt, anstatt zum Beispiel für die Bekehrung der Juden oder die verfolgten Christen zu beten. Johannes ruft uns hier dazu auf, für Geschwister zu beten, die sich öffentlich vergehen und schuldig machen. Die Sünde, von der Johannes hier spricht, ist Sünde, die nicht im Geheimen, sondern öffentlich und für alle sichtbar geschieht. Wenn wir das mitbekommen und wenn wir sehen, wie jemand aus der Gemeinde durch seine Worte oder Taten schuldig wird, dann sollen wir, so Johannes hier, für diese Person im Gebet einstehen und Gott wird ihnen das Leben geben. Bevor wir auf die Fragen zu sprechen kommen, die dieser Text bei euch aufwirft, sollten wir uns selbst eine ganz praktische Frage stellen. Beten wir für unsere Geschwister, wenn sie sich verfehlen, dass Gott ihnen gnädig ist und dass er sie in seiner Güte zur Umkehr bringt? Oder regen wir uns bloß auf über sie und beten Flüche auf sie herab, anstatt sie zu segnen? Wenn unser Herz vom Evangelium geprägt und verändert ist, dann sollte es stets unser Herzensanliegen und Gebet sein, dass Gott ihnen Leben schenkt. Und wo das nicht der Fall ist, da sollten wir Buße tun und wir sollten Gott bitten, unser Herz zu verändern. Wenn Johannes hier davon spricht, dass Gott diesen Geschwistern Leben schenken wird, dann geht es nicht darum, dass Gott ihnen aufgrund unseres Gebetes ewiges Leben schenkt, weil sie dies ja bereits haben. Es scheint vielmehr darum zu gehen, dass Gott sie durch den Heiligen Geist von ihrer Schuld und Sünde überführt und sie als Konsequenz von ihrer Sünde umkehren und Wiederherstellung in ihrem geistlichen Leben erfahren. Aber was machen wir mit der Sünde vom Tod, mit der Sünde zum Tod, von der Johannes hier spricht? Meint er damit vielleicht die 7 Todsünden, die die katholische Kirche lehrt? Oder die Sünde gegen den Heiligen Geist, von der Jesus an anderer Stelle spricht? Ich denke, wenn wir den Kontext, den Zusammenhang und den Anlass dieses Briefes berücksichtigen, dann scheint es Johannes hier eher um etwas anderes zu gehen. Und zwar um die Sünde der falschen Propheten und Lehrer, die vom wahren Glauben abgefallen waren. Der Autor des Hebräerbriefes beschreibt dies mit folgenden Worten. Er sagt, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbare Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von neuem der öffentlichen Schande aus. Bei dieser Sünde, von der hier die Rede ist, geht es nicht um Menschen, die in der Gemeinde groß geworden sind und dann mit der Zeit den Kontakt mit Gott und der Gemeinde verloren haben, sondern es geht um Menschen, die in Beziehung mit Gott gelebt haben, die Gottes Kraft und Gnade erfahren haben, die sich dann aber ganz bewusst von Gott abgewandt haben. Und in Bezug auf solche Menschen, und damit meint er auch ganz bewusst die Menschen in der Gemeinde, die dort rausgegangen sind, sagt Johannes, sind wir nicht verpflichtet, für sie zu beten. Johannes sagt nicht, dass wir nicht für diese Menschen beten dürfen, aber ermutigt uns nicht dazu, weil ein solches Gebet nicht von der gleichen Gewissheit und Zuversicht begleitet ist, wie all unsere anderen Gebete für Geschwister, die auf andere Art und Weise schuldig geworden sind, durch Sünde, die nicht zum Tode führt. In diesem Zusammenhang macht Johannes in den folgenden 3 Versen deutlich, was für eine Gewissheit der Glaube an Jesus in uns bewirkt. Rettender Glaube an Gott schenkt uns Gewissheit über 3 Wahrheiten. Und jede dieser Wahrheiten beginnt mit den Worten, wir wissen das. Das seht ihr vor euch in den Versen 18, 19 und 20. Johannes sagt, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht in Sünde verharrt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Die zweite Wahrheit: Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und schließlich die dritte Wahrheit: Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Denn dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Rettender Glaube, sagt Johannes hier, schenkt uns die Gewissheit, dass kein wiedergeborener Christ in der Lage ist, in Sünde zu leben, weil Jesus seine schützende Hand über ihn hält und Satan ihn nicht aus Jesus' Händen reißen kann. Die zweite Wahrheit, über die uns der Glaube Gewissheit schenkt, besteht darin, dass wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, während die sündige Welt, die sich in Rebellion zu Gott befindet, sich in Satans Gewalt befindet. Und schließlich schenkt uns der Glaube an Gott die Gewissheit, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um unsere Augen zu öffnen, damit wir erkennen, dass Gott selbst die Wahrheit ist. Mit dem Gott der Wahrheit sind wir verbunden, sagt Johannes, weil wir durch Glauben mit Jesus selbst verbunden sind, der der wahre Gott ist und das ewige Leben ist. Es gibt keine größere und keine wertvollere Erkenntnis, die ein Mensch jemals haben kann. Die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, die Frage, die du dir heute Morgen stellen musst, ist, ob du diese Zuversicht und diese Gewissheit hast. Glaubst du an Gott? Mit dieser Frage habe ich die Predigt heute Morgen begonnen. Es gibt viele Menschen, die diese Frage schnell bejahen würden. Aber wenn wir Gottes Worte hier im Johannesbrief ernst nehmen, dann sehen wir, dass wahrer Glaube an Gott, der am Ende etwas zählt, weil er uns rettet und ewiges Leben schenkt, von zwei Dingen gekennzeichnet ist. Rettender Glaube erfordert Jesus und rettender Glaube schenkt Zuversicht. Ist dein Glaube davon gekennzeichnet? Glaubst du an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der bei seiner Taufe durch Gott den Vater und den Heiligen Geist bezeugt wurde und der sein Blut am Kreuz für dich vergossen hat, zur Vergebung deiner Sünde und Schuld? Und schenkt dir dein Glaube die Zuversicht, dass Gott dein Gebet erhört, wenn es seinem Willen entspricht und insbesondere dann, wenn du für Geschwister betest, die sich verfehlen? Schenkt dir dein Glaube die Gewissheit, dass ein Kind Gottes nicht in Sünde leben kann, weil Jesus es bewahrt, in einer sündigen Welt, in der Satan sein Unwesen treibt? Und weißt du, dass Jesus gekommen ist, um dir die Augen zu öffnen, für den Gott aller Wahrheit, und dich mit ihm durch Glauben zu verbinden und dir ewiges Leben zu schenken? Wenn das deinen Glauben heute Morgen beschreibt, dann sei gestärkt und sei ermutigt, weil du ein Kind Gottes bist und weil du schon jetzt das ewige Leben in dir hast, durch Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht an Gott glaubst, oder wenn dein Glaube an Gott ein ganz anderer ist, dann hast du heute, hier und jetzt, die Chance, Gott darum zu bitten, dir solch einen Glauben zu ihm zu schenken. Es gibt nichts, was wir dir mehr wünschen würden. Der Johannesbrief ist an dieser Stelle aber noch nicht ganz zu Ende. Einen Vers haben wir noch. Johannes schließt den Brief an dieser Stelle mit einer Ermahnung, die auch uns heute noch gilt. Er sagt: Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Auch wenn diese Ermahnung auf den ersten Blick etwas abrupt und plötzlich erscheint, ist es dennoch nicht außergewöhnlich, sondern eher typisch und üblich, dass die Briefe im Neuen Testament mit einem Appell oder einer Ermahnung enden, so wie wir es hier sehen. Und wenn wir uns an den Zusammenhang erinnern, dann erkennen wir auch, wie passend und angebracht diese Warnung ist. Johannes ringt in diesem Brief um seine Zuhörer, weil sie in der Gefahr stehen, den falschen Lehrern Gehör zu schenken und ihr Vertrauen und Glauben nicht in Jesus als den Sohn Gottes zu setzen, sondern stattdessen in die besondere Erkenntnis der falschen Lehrer. Johannes weiß, dass es um Leben und Tod geht, weil jeder andere Glaube am Ende in die Verlorenheit und Verdammnis führt. Und weil Johannes um diese Gefahr und Bedrohung weiß, macht er uns dafür sensibel. Und falsche Götter können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ein goldenes Kalb, eine Statue aus Edelmetall oder Holz, aber auch ein Jesus, der nicht retten kann, weil er nicht völlig Mensch und nicht völlig Gott ist. Oder unsere Liebe zu Sicherheit, zu Geld, zu Besitz, zu Beziehung und Macht. Ein Götze oder ein falscher Gott ist letztlich alles und jeder, dem wir mehr vertrauen und gehorchen und mehr folgen, den wir mehr fürchten und mehr lieben als Gott selbst und seinen Sohn Jesus Christus. Diese falschen Götter gibt es damals genauso wie heute. Und wenn wir Jesus folgen, dann müssen wir diese Ermahnung zu Herzen nehmen und Gott darum bitten, unsere Herzen zu bewahren, weil unser Herz, wie der französische Reformator Johannes Calvin einst treffend formuliert hat, von Natur aus eine Götzenfabrik ist. Es ist nicht ohne Grund, dass Johannes seinen Brief mit dieser Warnung beschließt, weil das zuletzt Gehörte oft am besten in den Ohren bleibt und er nicht möchte, dass wir diese Warnung vergessen. Ich weiß nicht, wie es euch am Ende dieser Predigtreihe durch den ersten Johannesbrief geht und was am Ende für euch stehen bleibt. Aber für mich sind es primär zwei Wahrheiten. Da ist zum einen Gottes Anliegen, dass wir als seine Kinder Gewissheit unseres Heils haben können. Wir müssen unser irdisches Dasein nicht mit Sorgen und Zweifeln fristen, sondern wir können wahren Frieden und wir können die feste Gewissheit darüber haben, dass wir von Neuem geboren sind und dass wir jetzt schon das ewige Leben haben, das uns niemand nehmen kann. Das Evangelium schenkt uns diese Gewissheit. Die zweite Wahrheit, die ich dem Johannesbrief entnehme, ist, dass wir als Christen zu einem Gehorsam des Evangeliums verpflichtet sind. Und an diesem Gehorsam sind wir aktiv beteiligt. Das gleiche Evangelium, das uns aus Gnade allein gerettet hat und die Gewissheit unserer Rettung schenkt, befiehlt und befähigt uns jetzt dazu, so zu leben, wie es Gott ehrt und gefällt. Es ruft uns dazu, unsere Geschwister in der Gemeinde aufopferungsvoll zu lieben, genau so wie Jesus uns geliebt hat. Und es warnt uns davor, unser Herz an Götzen zu hängen, die uns weder retten noch wirklich glücklich machen können. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir beides aus dieser Predigtreihe mitnehmen. Ein Ergriffensein von Gottes großer Liebe zu uns in Jesus und der Gewissheit unseres Glaubens, die daraus resultiert, und genauso die Erkenntnis darüber, dass es jetzt aufgrund des Evangeliums notwendig und möglich ist, dass wir diese Liebe in unserem Miteinander in der Gemeinde auf eindrucksvolle Art und Weise ausleben und uns von Sünde fernhalten. Möge Gott uns dazu allen Gnade schenken. Lasst uns beten.